Transparenz für die Ohren. Krähennest, Bernd Pirat, ein wunderschöner Abend heute und ich habe mir zwei sehr engagierte Damen eingeladen. Stellt euch schon mal ganz kurz vor. Ja, hi, ich bin die Sasa, aka Fidelis Amica, sonst Beisitzerin im Landesvorstand und bin aber heute hier beim Podcast für Pirateninfo. Da möchten wir euch ein bisschen was erzählen. Ja, ich bin Christiane Schinkel, aka Laney 42 und genau, wir erzählen was über pirateninfo.de, die neue Linksammlungsplattform. Ja, pirateninfo.de, ihr habt schon angesprochen, das geistert ja auch so ein bisschen durch Netz, einen Twitter-Account gibt es, dem jemand folgen kann, aber was ist pirateninfo.de eigentlich? Also wir haben uns schon bereits letztes Jahr nach der Bundestagswahl zur Marina Kassel zusammengesetzt und haben mal überlegt, was dann halt auch wirklich grundlegende Probleme waren. Und eins davon war es halt, dass die Informationen einfach viel zu weit gestreut sind. Wenn man irgendwas wissen wollte, hat man diesen Standardspruch gehört, schau doch mal im Wiki oder schau doch mal in dem Pad oder schau doch mal auf der Mailingliste. Und das hat einfach unheimlich viel Zeit gekostet, gerade im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit während der Wahlkämpfe, auf die Kampagnenplanung, die Informationen, die sowohl gesucht werden, aber als auch gestreut werden sollten. Und da dachten wir uns, okay, da muss jetzt irgendwie mal eine Lösung her. Das Wiki wirklich durchzuforsten und mal aufzuräumen, kostet einfach wahnsinnig viel Kapazitäten. Und danach ist dann eben dieses Projekt Pirateninfo entstanden. Wir hatten uns auf der Medientagung in Dresden dann auch nochmal dazu zusammengesetzt. Und letztendlich ist Pirateninfo eine Plattform, wo alle Links, alle relevanten Links zu den anstehenden Wahlkämpfen zu finden sind. Also sei es jetzt die eigentliche Kampagne, was wird gemacht, Materialien, die gesucht werden, irgendwelche die Kandidaten, die gesucht werden, das Wahlprogramm, irgendwelche Flyer, die gebraucht werden. Man hat dort die Möglichkeit, sämtliche Ansprechpartner, alle Landesverbände zu finden. Ja, und es soll halt einfach eine zentrale Informationsplattform sein. Dahinter verbergen sich allerdings dann auch weiterhin Links zum Wiki, Links zu Pads oder zu anderen Informationsmedien, die wir da derzeit haben. Also wir bauen da jetzt nicht ein zweites Wiki auf, sondern wir verlinken die vorhandenen Strukturen und zentralisieren sie auf www.pirateninfo.de. Möchtest du dazu noch was beitragen, Christiane? Ja, was ich besonders toll finde, ist schon die große Sammlung an How-Tos. Also so Basiswissen, was wir über Pirateninfo jetzt extrem zusammengefasst haben und also alle How-Tos, die Wahlkämpfe betreffen, dort gebündelt haben. Das heißt, Piraten, die neu sind, die jetzt nicht wissen, wie so ein Infostand geht oder die sich unsicher fühlen, die eine Aufgabe übernommen haben in einem Kreisverband vielleicht und dort das machen wollen, die können in pirateninfo.de unter dem Suchbegriff How-To How-To-Infostand finden oder How-To-Unterschriften sammeln oder lauter solche Dinge, wir haben ja wahnsinnig viel Wissen, ja, was auch im Wiki steckt. Und gerade dieses Grundwissen brauchen ja auch neue Piraten. Und das finden sie ganz leicht über pirateninfo.de. Wir haben jetzt auch eine Suche. Das heißt, man kann über Suchbegriffe oder spezielle Volltextsuche kann man nach Dingen suchen, die man braucht. Und ja, das wollte ich auch, genau. Ja, vielleicht noch kurz ergänzend. Die Homepage als solche ist im Prinzip ein Bestandteil des gesamten Projektes. Also Ziel ist es aber auch, wir haben bereits eine Telefonhotline und es gibt auch eine E-Mail-Adresse, sodass wir möglichst allen Piraten, auch die vielleicht nicht so ganz internetaffin sind, die sich einfach mit Homepages nicht wirklich auskennen, sich vielleicht auch noch nicht trauen, eine Mail zu schreiben, denen eine Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, langsam an die Dinge heranzuführen, ja, einfach Informationen halt eben weiterzugeben, um da auch möglichst das Ganze barrierefrei zu halten und für jeden zugänglich zu halten. Also das Projekt besteht eigentlich aus mehreren Teilprojekten, aber zentraler Punkt ist natürlich das derzeitige Webarchiv, die Homepage pirateninfo.de. Ja, du sagtest jetzt mehrere Teile. Was sind denn die anderen Teile? Einfach um mal so ein bisschen Hintergrund zu bekommen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, grundsätzlich ist es erstmal der Aufbau der Seite. Das muss ja programmiert werden. Das ist, haben wir den Christoph Zerbe aus Hessen, der das sozusagen on air immer weiterentwickelt. Wir haben eine Grundversion ziemlich schnell auf die Beine gekriegt und seitdem optimiert er eigentlich täglich oder wir alle zusammen, denn es ist auch ein großes Team dahinter entstanden schon, die großes Interesse haben und auch die Webseite testen, Fehler wieder zurückspiegeln, dann werden sie optimiert. Das ist die eine Schiene. Die andere ist unsere E-Mail-Adresse wird langfristig über ein Redmine-System auch laufen. Das heißt, wir planen das natürlich langfristig. Im Moment können wir die E-Mail-Adresse noch so pflegen, die Anfragen, die reinkommen, aber wir rechnen damit, dass es irgendwann auch gerade in Hochwahlkampfzeiten größer wird. Dann haben wir ein Ticketsystem. Das heißt, da ist ein Team, was diese Tickets im Ticketsystem dann bearbeiten kann. Dann haben wir die Telefonhotline, die Sascha ja eben schon genannt hat. Da haben wir jetzt ab Wahlkampfstart, wird die auch regelmäßig besetzt sein, 4 Tage die Woche, jeweils 1 Stunde erstmal. Wir gucken uns das dann an. Da gibt es auch ein Telefonteam. Ja, das sind so die groben. Dann gibt es natürlich noch die Redaktion. Das ist der nächste Zweig, denn die Inhalte müssen ja eingepflegt werden. Das heißt, wir sind sozusagen Jäger im Wiki. Wo finden wir alte, relevante Informationen, die auch in einem Jahr für jeden Wahlkampf verschiedener Gliederungen noch interessant sind? Oder was gibt es Neues? Da haben wir mittlerweile auch, glaube aus jetzt 7 oder 8 Bundesländern schon Pirateninfo-Beauftragte. Das heißt, die kommen aus ihren Landesverbänden und wissen natürlich am besten, was dort gerade interessant ist und pflegen dann diese Links als Redakteur ein. Es gibt ein Vorschlagssystem, das muss natürlich auch geprüft werden. Sind das wirklich Links, die jetzt relevant sind? Dann werden die kurz geprüft und werden dann auch online gestellt. Also es verbergen sich hinter diesem Projekt sehr viele Menschen, die an verschiedenen Schrauben arbeiten, damit das Ganze rollt. Genau, und das ganze Projekt ist im Prinzip auch untergliedert in unterschiedliche Zeitabschnitte. Da gibt es, sorry, ich glaube, wir müssen die Aufnahme gerade unterbrechen. Lenny, ich höre dich die ganze Zeit. Danke. Und das ganze Projekt ist auch in 3 Zeitabschnitte im Prinzip eingeteilt. Wir hatten erstmal eine kurzfristige Planung, sprich, dass wir jetzt halt eben zeitnah zum Europawahlkampf online gehen, dass da zum Europawahlkampf auf jeden Fall schon mal die relevanten Infos dort zu finden sind. Das haben wir juhu, dank dem tollen Christoph, der das auch ruckzuck programmiert hat und dem super Team, was dahinter steckt und super fleißig ist, auch geklappt. Die mittelfristige Ausrichtung ist eben das, was jetzt aktuell gerade läuft, dass es diese Redmine-Instanz gibt, quasi ans Ticketsystem angebunden, damit es auch personenunabhängig die Anfragen bearbeitet werden können und die Telefonhotline regelmäßig besetzt ist. Und eine langfristige Ausrichtung ist noch, es finden ja bereits in unterschiedlichen Landesverbänden auch Projekte zur Struktur statt. Also wir in NRW haben ja beispielsweise da auch die AG-Struktur. Der Fullerin ist da ganz fleißig dabei, ein großartiges Piratenportal aufzubauen, wo man die Möglichkeit hat, eben sein eigenes Piratenbüro einzurichten, mit allen Kanälen, also mit seinen eigenen Pads, die man eben hat, mit Mumble, Mailinglisten, die Wiki-Seiten, die man hat und so weiter und so fort, Kalender. Also da ist ganz viel im Moment auch im Hintergrund noch in Arbeit. Das soll letztendlich auch mit an Pirateninfo angedockt werden, sodass ich im ersten Schritt erstmal die Möglichkeit habe, ohne jeglichen Login oder sonst was, mich über die Arbeit innerhalb der Piratenpartei zu informieren und über die Wahlkämpfe zu informieren und dann langfristig auch im zweiten Schritt die Möglichkeit habe, mich dort dann einzuloggen und dann direkt auch mein Piratenbüro zu haben. Das hört sich schon richtig, richtig gut an. Ich sag mal, wer dazu noch Fragen hat, kann sich ja an pirateninfo.de wenden. Und ich würde euch gerne noch bitten, kurz die Telefonnummer mitzuteilen, damit die Leute das auch wissen. Die Telefonnummer steht ganz oben auf unserer pirateninfo.de-Seite. Da steht Nee. sie, soll ich sie jetzt nochmal vorlesen? Warte mal. Wir machen ja einen Podcast, es wäre sinnvoll, sie vorzulesen, ja? Moment. So, ich habe sie schon gefunden. Super. Ich kann sie auch nicht auswendig. Also erstmal natürlich nochmal auf www.pirateninfo.de findet ihr alle Informationen. Und ihr könnt uns demnächst, Sprechzeiten werden dann noch durchgegeben. Da folgt auch mal bitte sonst dem, wenn ihr auf Twitter seid, dem @pirateninfo_de-Account. Da werdet ihr erfahren, zeitnah, wann die Telefonhotline auch geschaltet ist. Und dort erreicht ihr uns dann unter der 0211 54 22 35 99. Super, und wenn ihr noch Fragen habt, weil wir haben jetzt fast alles erzählt, aber vielleicht ist noch was offen, wendet euch an die beiden oder an das Team und Sasa, Christian, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Genau, ja, danke. Noch ganz kurz, sonst auch gerne Fragen an team@pirateninfo.de, dann landet es bei uns allen und es kann dann zeitnah bearbeitet werden. Und eine Abschlussbitte ist, wer einen interessanten Link hat, wer einen interessanten Inhalt irgendwo im Netz, sei es also auf YouTube, die für uns wahlkampfrelevant sind, immer her damit. Wir freuen uns über jeden Vorschlag, über alles, was bei uns reinkommt. Ja, und auch ganz egal, ob jetzt Kommunalwahlkampf, Landtagswahlkampf, Bundestagswahlkampf, Europawahlkampf, wir nehmen alles. Genau. Fertig? Ja, ich glaube. Schön, ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, dir auch. Ja, danke dir. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.